Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir müssen reden. Das sind ungefähr die Worte, die man nie hören möchte in einer Beziehung oder in sonstigen zwischenmenschlichen Dingen. Trotzdem haben Jannis und Bernd das rausgeschrien an alle Piraten in Deutschland und deswegen sind sie hier. Stellt euch doch mal ganz kurz vor. Ja, hallo Bernd. Ich mache gleich mal den Anfang. Wir sind ja quasi Namensvettern. Ich heiße auch Bernd im normalen Leben. Hier im Mumble und in der Piratenpartei auch als Superkonduktor unterwegs. Und bin mittlerweile schon echt satte anderthalb Jahre bei den Piraten. Habe viel beobachtet, habe viel verhältnismäßig viel gemacht, auch viel mit dem Wirkungstreffer zusammen und misch mich jetzt immer mehr ein. Ja, mein Name ist Jannis Milios, ich komme aus dem schönen Rhein-Erft-Kreis, laufe unter Twitter und im Mumble unter dem Namen Wirkungstreffer durch die Weltgeschichte. Ist jetzt meine sechste Veranstaltung mit dem Bernd, wenn ich mich recht erinnere. Und wie immer freuen wir uns, dass wir das hier im Krähennest vorher ankündigen dürfen. Ja, immer gerne. Aber die erste Frage, die sich mir stellt, was haben wir alle verbrochen, dass ihr so dringend mit uns reden müsst? Nee, ich mache gleich mal die Gegenfrage, die finde ich viel interessanter. Du sprachst nämlich in der Tat gerade davon und wer mal auf unsere Webseite geht, und ich glaube, der Link ist, glaube ich, irgendwie hier unter diesem Podcast Dingenskirchen, der wird da in der Tat, das sind die Worte, die man in der Beziehung oder beruflich halt am wenigsten gerne hören möchte. Das hast du eben richtig erwähnt. Hast du die denn schon mal hören müssen? Viel interessanter die Frage. Nee, bisher noch nicht. Echt nicht? Nein. Mann, hast du Glück. Ich beneide dich. Naja, dass man in einer politischen Partei reden muss, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und gerade nach solchen, ich sag mal, Schicksalsjahren, wie wir eins gerade hinter uns gelegt haben, sollte eigentlich der Redebedarf besonders groß sein. Einfach mal zurückblicken. Jetzt nach der Bundestagswahl haben wir eine Zeit hinter uns, wo es uns in Tragehöhen und durch die Medien getragen hat und wo dann auch wieder die Bauchlandung angesetzt ist. Und wir finden einfach, es ist jetzt so ein Schnitt geschehen und den müssen wir nutzen, um einfach mal miteinander zu reden. Und das soll auch weit hinausweisen über einfach eine Tool- oder eine Strukturdebatte oder in die Details gehen, sondern es geht in erster Linie darum, einfach mal auch Bilanz zu ziehen des letzten Jahres. Was haben wir gelernt? Wo waren unsere Fehler? Wo sind unsere Chancen? Und das möchten wir versuchen, alles auf dieser Veranstaltung zum, wenn schon nicht zum Ende zu führen, was sicherlich nicht möglich ist, aber doch mal anzustoßen. Gut. Ist nach dieser Bauchlandung, wie du so schön genannt hast, sicherlich erforderlich und zwingend notwendig aus meinen Augen. Deswegen finde ich eure Vorstoßrichtung da richtig gut. Die Frage, die sich mir stellt, wenn sich da jetzt 30 Piraten aus Nordrhein-Westfalen treffen, da groß wild über Dinge reden, am Ende irgendwas aufschreiben und dann auseinandergehen und nichts damit passiert, ist das nicht zielführend? Also die Frage ist, wie viele Vormeldungen habt ihr schon? Kommt der Bufo, kommt der Lafo, also die Leute, die viel, auch wenn das bei Piraten ein bisschen doof ist, ein bisschen mehr in der Medieninteresse stehen und ein bisschen mehr in der Verwaltung sitzen als ein Durchschnittsbasispirat. Und habt ihr da mit denen schon abgesprochen, was aus diesen ganzen Zielen, die besprochen werden sollen, daraus werden soll? Darf ich dem Bernd mal vorgreifen? Ich dränge mich mal. Also die Grundüberlegung ist einfach, es geht nicht darum, dass wir alle jetzt Ergebnisse und tolle Dinge aufschreiben und nach Hause gehen und das direkt in konkrete Projekte umsetzen. Vernetzung multipliziert Menschen miteinander und die addiert sie einfach nicht einfach bloß. So, und wir denken, dass sowas einfach nochmal besser funktioniert, wenn man sich in die Augen guckt und wenn man direkt miteinander spricht. Damit das allerdings nicht so ein Larifari wird, gestern habe ich irgendwo das Schlagwort gehört, Flauschkon ohne Teppich, haben wir schon einen thematischen Rahmen gesetzt. Also es soll ganz klar über Leitfragen diskutiert werden, die wir jetzt gesammelt haben, die wir vorformuliert haben, die Themenpaten, die die einzelnen Foren moderieren, vorformulieren. Und es sind halt zwei Aspekte. Es soll tatsächlich so ein Resümee gezogen werden und damit sollen die Menschen nach Hause gehen und halt mit der schönen Erfahrung, viele Piraten kennengelernt zu haben. Nicht nur aus NRW, wir haben inzwischen 70 Anmeldungen aus dem ganzen Bundesgebiet auch. Der Landesvorstand ist sehr gut vertreten, auch Landesvorstände aus anderen Ländern. Bundesvorstand ackern wir uns noch dran ab, aber wir versprechen euch, wir lassen sie nicht in Ruhe. Und wo wir besonders froh sind drüber, es haben auch einige, ich sag mal, Ex-Piraten und alte Veteranen zugesagt, weil was ein Gedanke dahinter auch ist, wir möchten vielleicht einen Generationendialog anstoßen in dieser Partei. Es wird ja immer viel geredet von diesen drei Schüben der Piraten 2006, 2009, 2012. So, und das sind tatsächlich Menschen, die mit vollkommen unterschiedlichen Vorstellungen in diese Partei rangegangen und in die Politik dann auch gegangen sind damit. So, und wir wollen einfach mal versuchen, diese Menschen miteinander ans Reden zu bringen. Also, wie habt ihr eigentlich 2006, was war der Grundgedanke? Und wenn es halt jemand ist, der inzwischen ausgetreten ist, was haben denn die Piraten verändert oder was hat sich an den Piraten verändert, dass du nicht mehr mitmachen kannst? Was muss sich ändern, damit du wieder mitmachen kannst? Also all diese Fragen, das ist der Aspekt, den ich persönlich sehr spannend finde und wo ich denke, was auch sehr fruchtbar sein wird, daran unter diesem Aspekt an die Leitfragen auch zu betrachten. Also wenn ich das noch kurz ergänzen darf, es wird mit Sicherheit keine Flauschkon ohne Teppich. Es wird, wenn überhaupt, dann wird es eine Flauschkon, aber ohne Flausch. Das mal zum Ersten. Also wir haben wirklich uns auf die Fahne dabei geschrieben, dass wir wirklich die Dinge ansprechen wollen und auch Tacheles reden wollen. Ich glaube auch, dass wenn die Organisation sich tatsächlich konsolidieren will, dann müssen Dinge erst zur Sprache gebracht werden. Dann müssen Dinge auch benannt werden. Ohne dem wird es meiner Meinung nach nicht gehen. Weiterhin glaube ich persönlich auch nicht an Vorgaben, die quasi per Ordre de Mufti den Leuten, also Zielvorgaben, die per Ordre de Mufti den Leuten irgendwie ins Stammbuch geschrieben werden. Also diese Veranstaltung dient dazu, um irgendwelche Anträge zu formulieren, irgendeine Struktur als Ergebnis zu haben oder weiß der Teufel was. Ich glaube nicht, dass es bei den Piraten auf diese Art und Weise funktioniert. Ich glaube vielmehr, dass die Dynamik der Veranstaltung nachher quasi von sich aus diese Ziele vorgeben wird. Nicht nur die Dynamik der Veranstaltung, sondern auch die Dynamik der Diskussion dann auch die Dynamik der Leute, die daran teilnehmen. Das sind, ich sag mal, große Hoffnungen und große Ziele, die ihr da formuliert, wo man erst abwarten muss, was hinten bei rumkommt, ob es sich wirklich so durchsetzt. Aber für mich, ich habe da gerade eben Radio gehört, da hieß es, da treffen sich denn jetzt so 800 Delegierte Grünen und die reden dann mal drüber, was scheiße gelaufen ist. Für mich sind das immer so Schauveranstaltungen, jetzt bei den anderen Parteien, wo dann wieder auf ja, gute Laune gemacht wird, Geschlossenheit für die Medien präsentiert wird. Bei euch sieht das jetzt ja so aus, als ob das, oder es ist so angedacht, dass es wirklich ein ordentlicher Austausch sein sollte. Habt ihr die Presse dazu eingeladen? Die haben wir noch nicht eingeladen. Das hat aber rein zeitliche Gründe. Wir sind ab nächster Woche zumindest mal hier in hier lokal und regional auf Pressetour. Also so richtig dann Zeitung abklappern. Wir nutzen quasi die Gelegenheit, um uns auch mal wieder hier im Kreis auch wieder ins Gespräch zu bringen bei den ansässigen Medien. So, ich halt's. Soll die Presse dann komplett durch alles oder zu jedem Raum sehen können? Also ich sag mal, es gibt ja immer so die Bedenken, wenn man dann halt jetzt nicht unter sich ist, in Anführungsstrichen, dann kann man nicht frei offen reden und das kommt nur wie Selbstdarsteller. Wie wollt ihr das handhaben? Also wenn ich da kurz den Wirkungstreffer vorweggreifen darf, dieses Mal, quasi jetzt steht's 1:1, wir haben diese Veranstaltung grundsätzlich ursprünglich als wirklich als internen Austausch zwischen den Piraten gedacht und geplant. Wir haben uns auch sehr früh bewusst gegen Streaming entschieden. Das heißt also gegen eine quasi Live-Bildübertragung direkt aus diesen Diskussionsräumen. Aus mehreren Gründen. Natürlich einmal aus Gründen, dass halt Menschen sich dann eben nicht so äußern, wie sie sich gerne äußern würden, wenn sie eben nicht beobachtet würden. Zum anderen auch, weil wir glauben, dass das falsche Signal ist. Das heißt, dass wenn es eine interne Aussprache, und das soll es ja in erster Linie sein, es sollen Fehler angesprochen werden, es sollen Ideen und Möglichkeiten zur Verbesserung, zur Veränderung angesprochen werden, dann ist es sicherlich, glauben wir, das falsche Zeichen, wenn das Ganze quasi per Live-Übertragung in die Welt rausgeblasen wird und dort jeder im Prinzip zuhören und zuschauen kann, Katastrophentourismus genannt, der eben an diesem Katastrophentourismus interessiert ist und vorrangig erstmal daran interessiert ist, wie die Piraten mal wieder sich den Schädel einschlagen und sich mal wieder selbst zerfleischen. In diese Diskussions- oder Gesprächsforen wird auch die Presse, egal von woher sie kommt, keinen Zutritt erlangen. Wir beabsichtigen, im Augenblick ist das der Stand der Planung, der Presse sehr wohl natürlich Zutritt zur Veranstaltung allgemein zu gewähren, aber eben die Sachen, die insbesondere halt diesem internen Austausch und diesem internen Konsolidieren dient, dort eben die Presse nicht zuzulassen. Ich halte das in diesem Fall auch dann für falsch verstandene Transparenz. Das interessiert keinen, außer dem Piraten selber geht das auch keinen an. Das ist jetzt aber auch schon, ich sag mal, sehr radikal für Piraten, oder? Das ist ein klares und auch bewusstes Statement, wie wir in diesem Fall Transparenz auffassen. Ihr als Organisator. Richtig. Gut. Ich würde da gerne auch nochmal den Wirkungstreffer zuhören, der sich ja auch vorhin noch zu Wort gemeldet hatte. Vielleicht ein bisschen weniger radikal. Wir haben uns ja auch Gedanken darüber gemacht. Also wie Bernd schon gesagt hat, wir möchten das trennen gerne, diese Veranstaltung. Wir haben das Format so zugeschnitten, dass, ich sag mal, die breiten Gespräche, die breite Masse in den Foren tatsächlich ungestört und unbeobachtet von der Leber reden kann und auf den moderierten Podien, die ja nun eine wesentlich formalere Einhegung haben, da können wir dann auch Öffentlichkeit und Transparenz herstellen. Gut. Ich sehe gerade, wir haben auch schon wieder 13 Minuten auf der Uhr. Wird ein bisschen weniger werden, aber eigentlich wollten wir ja keinen Podcast in dem Sinne machen, sondern eine Ankündigung. Dafür sind wir schon ein bisschen zu weit raus, deswegen. Ich würde gerne aber trotzdem noch eine wichtige Frage stellen, Bernd. Kommst du denn auch? Ja, natürlich. Ja, wunderbar. Freuen wir uns. Sofern ich die Kameras vom Landesverband dann wieder in mein Fittchen kriege nach dem LPT, werde ich damit aufschlagen und bei euch rumfilmen. Sehr schön. Das war doch jetzt wirklich keine ernsthafte Frage, oder? Doch, das war eine ernsthafte Frage, natürlich. Ja gut, komm, pass auf, Spaß beiseite. Sag nochmal ganz kurz an, wann, wo, wie man sich anmelden muss und vor allem, was es für einzelne Slots gibt, die ihr da vorgesehen habt. Also ich übernehme mal das formale Wann und Wo. Am Sonntag, den 3. November in Kerpen-Sindorf in der Willy-Brandt-Gesamtschule. Das Ganze ist, wie gesagt, alles auch verlinkt in dem Link unter diesem Podcast. Wir haben drei Themenslots mit Struktur, Kommunikation und wir haben es Kultur genannt. Hier ist es das eine oder andere Mal auch zur Verwechslung gekommen. Es handelt sich nicht um Kulturpolitik als solches, sondern um die Piratenkultur innerhalb dieser Partei. Und der Wirkungstreffer wird jetzt noch zwei vertiefende Sätze dazu sagen. Ja, das ist, glaube ich, der Teil, wo ich am meisten darauf hoffe, dass wir diesen Generationendialog anstoßen können. Da geht es einfach darum, was haben wir denn für eine Identität? was ist unsere Kultur, was ist überhaupt piratisch und was ist der, war der Gedanke hinter dieser Partei. Und darauf kannst du dann natürlich, daraus kannst du dann natürlich auch eine Menge andere Sachen ableiten, wie was sind unsere Zielgruppen? Müssen wir uns dieser Republik und ihrem politischen System anpassen oder müssen wir, ich sag mal, in der Gesellschaft darauf hinwirken, dass sich dieses politische System auch unseren Vorstellungen annähert? Das ist natürlich alles sehr vermessen für eine 2%-Partei, aber ich sag mal, Parteien funktionieren am besten, wenn sie so etwas, das klingt jetzt furchtbar hoch und bräsig, ist aber oft sehr profan, wenn sie einfach eine historische Mission haben. So, und man wird bei jeder etablierten Partei in Deutschland und auch den Randparteien irgendwo dieses Kernthema finden, diese Mission, die eine Partei ausmacht. Und wenn man das verliert, wie beispielsweise wir das jetzt auch bei der FDP gesehen haben, die ja in diesem letzten Wahlkampf nur noch als rechnerische Größe in den Koalitionsüberlegungen vorkam, dann hat man ein ernsthaftes Problem, auch Menschen an sich zu binden und Menschen zu überzeugen. Kurz und gut, das alles und noch viel, viel mehr wird am 3. in Kerpen besprochen werden. Wir werden uns streiten, wir werden auch Kompromisse schließen, wir werden argumentieren, wir werden uns versuchen, gegenseitig zu überzeugen. Es wird in jedem Fall spannend werden und ich kann es nur jedem empfehlen, kommt dort vorbei. Nicht zuletzt gibt es super leckeren Kuchen, ich würde schon fast sagen, wie immer bei uns, super leckeres Essen, und wenn das nicht wirklich ein überzeugender Grund ist, dann weiß ich es nicht mehr. Habt ihr Gummiknüppel, also so Schaumstoffknüppel, um sich gegenseitig zu hauen, wenn man aggressiv wird, um es abzubauen? Nein, aber wir haben den ein oder verdienten Rettungssanitäter dabei, der im Falle des Falles dann zumindest noch über die richtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen verfügt. Wunderbar, okay. Ich wünsche euch ein volles Haus. Ich wünsche euch für die nächsten beiden Tage einen wunderschönen LPT in Bottrop. Ich finde es ganz großartig, was ihr da unten abzieht mit euren Schulungen und euren Barcamps und so weiter. Finde ich total großartig und es ist richtig, richtig großartig, dass ihr euch immer wieder Zeit nehmt, euch mit mir zusammenzusetzen und ein bisschen darüber zu schnacken. Danke. Gerne. Wir bedanken uns auch, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier auch zu präsentieren. Vielen Dank. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.